kein schlechter Gedanke soll mich heute reilen durch den Frieden dieser Norte weihen. An der schönen Schöpfung mich ergötzen, mehr als Maß die Freiheit setzen. Frohsinn soll mich heute begleiten, will nicht der Schmerz und Kummer leiden. Der Augenblick ist heilig, freilich, ich hab's nicht eilig. Tja. Sonne scheint mir aus dem Arsch und das ohne Unterlass. Ich bin heut aller Dinge Freund. Heut träum ich nicht, heut leb ich was geträumt. Die Sonne scheint! Aus dem Arsch und das ohne Unterlass. Ich bin heut aller Dinge Freund. Heut träum ich nicht, heut leb ich was geträumt. Die Sonne scheint! Die Sonne scheint! Die Sonne scheint!